mein Herz erglühn, so viel der Helden tapfer, deutsch und weise. Ein stolz Reich bald herrlich frisch und grün, und alt und tugendsam erblick ich Frauen lieblicher Blüten, Düfte reichsten Kram. Es wird der Blick wohl trunken mir vom Schauen, mein Lied verstummt vor solcher Anmut klang. Mein Geist aus jeder Ferne, andächtig singt die Seele in Gebet. Und sie, mir zeiget sich ein Wunderbronnen, in den mein Geist voll hohen Staunen fliegt. Aus ihm erschöpft gnadenreiche Wonnen, durch die mein Herz er namenlos erquickt. Und nimmer möcht ich diesen Bronnen trüben, berühre nicht den Quell mit frevlem Mut. In Anbetung möcht ich mich opfern üben, vergießen froh mein letztes Herzensblut. Ihr Edlen möcht in diesen Worten leben.